hört den einzigen Fachpodcast für Heimat, Recht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 135. Kurz vor der Sommerpause, die es nicht geben wird, weil wir sehr klug aufnehmen und Sachen wegsenden werden. Mit Dennis. Und Renke, hallo. Dennis, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich habe nicht viel Zeit jetzt, kann ich dir gleich sagen. Ich habe nicht viel Zeit und wir müssen, glaube ich, generell unsere Prozesse ein bisschen streamlinen. Oh Gott, was kommt jetzt? Nee, ich wollte dich einfach nur ankündigen, dass wir das mal machen müssen. Das ist ein bisschen effizienter auch sprechen, vielleicht ein bisschen schneller, nicht so viele Wörter pro Satz benutzen, sowas. Kriegen wir das hin? Das mache ich schon seit 135 Folgen. Ich habe einen, ich würde auch direkt knallhart ins erste Thema gehen, Dennis. Kannst du Kapitel ja. Ich habe einen Schatz gefunden. Ich habe einen Schatz gefunden. Ich war unterwegs. Ich habe Deutschlands schönste Autostraßen befahren. Ich habe gedacht, komm, was soll's. Die Straße der Romantik A2? Nee, die bin ich tatsächlich nicht gefahren, aber ich bin, ich sag, wie es ist, Dennis. Ich war in Ostwestfalen. Ich war unterwegs in Ostwestfalen und ich bin auf dem Rückweg, also ich bin hingefahren, also von Ostfriesland nach Ostwestfalen und von Ostwestfalen nach Ostfriesland zurück an einem Tag, so ein kleiner Roadtrip. Und ich bin mit so einem Transporter gefahren, mit so einem Mercedes Sprinter. Und es war wirklich ganz angenehm. Also das Auto war ein bisschen scheiße. Das war der Tag vor irgendeinem komischen Feiertag, den es nur in NRW gab. Deshalb waren in NRW sehr viele LKWs noch auf der Straße, die da irgendwas wegbringen mussten, weil am Tag drauf war es dann ja verboten. Das war ein bisschen doof. Also bin ich da irgendwie öfter mal in Stau geraten hinter Osnabrück und so. Zurück, sage ich dir aber, bin ich nicht über die Autobahn gefahren. Ich bin nur Bundesstraße, also ein bisschen Autobahn, gebe ich zu, bis Osnabrück. Aber dann bin ich nur Bundesstraße nach Ostfriesland gefahren. Es war wunderbar. Es war wirklich wunderschön, Dennis. Und ich habe einen Schatz gefunden. Und zwar die Landschaft Niedersachsens. Nein, völliger Schwachsinn. Ich habe in diesem Mercedes Sprinter habe ich einen Schatz entdeckt. Weiß nicht, so ein Fahrtenblock? So ein Fahrtenheft? Fast. Durchschläge ist das Stichwort. Ja. Ich weiß, Durchschläge magst du gerne. Ja. Wer auch nicht. So. Was für ein Block kann man denn so finden, der auch Durchschläge macht? In so einem Mercedes Sprinter. Quittungsblock? Na, so ähnlich. So ein Auftragsblock? Ja, das geht schon in die Richtung. Aber nicht so richtig Auftrag, sondern eher... Es geht schon in Richtung Nachweis oder Quittung. Weiß nicht, Lieferscheinsblock, also so ein Rechnungsblock? Ja, fast. Lieferschein geht auch schon, du kommst immer näher. Was könnte es denn sein? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung, sag an. Ich habe gefunden einen Amazon, ich habe sie an der Tür verpasst. Block. Wie geil! Das ist natürlich, habe ich den jetzt als, ich bin ja ehrlicher Finder, habe den jetzt an mich genommen und werde das dem Fundbüro melden. Das ist ja klar, ich will ja nichts unterschlagen. Ich bin ja nicht kriminell oder so. Aber ich habe das gefunden und werde es dem Fundbüro melden. Aber ich könnte ich jetzt solche Zettel ausfüllen und bei den Nachbarn in Briefkasten stopfen. Oh, das ist so viel Chaos und Terror, dass ich das muss man machen eigentlich. Also natürlich das geht aber nicht. Muss man muss halt es nachdrucken, aber, so. Ja, es wäre aber illegal, das zu tun. Es wäre ja Unterschlagung dann. Ja. Zumindest aber Sachbeschädigung, sagen wir mal, weil man kann es ja nicht mehr benutzen. Das geht natürlich nicht. Ich werde das dem Fundbüro melden. Ja, finde ich gut, aber der Gedanke ist schon mal lustig, einfach für Chaos sorgen. Kann man die Dinger irgendwo bekommen, vielleicht? Also auch legal, geht das? Ich glaube nicht. Also ich hätte die gerne von der Deutschen Post tatsächlich. So. Einfach, weil dann Leute natürlich dann zur Postfiliale gehen, aber das ist einfach ein Paket. So PZU-Umschläge. Was sind PZU? Postzustellungsurkunde. Das darfst du aber nicht. Das habe ich nachgeguckt. Also, ich hatte eines Tages meinen Gedanken, wie wäre es denn lustig, wenn ich meine Briefe zukünftig in einem gelben Umschlag versende? Also, gelber Umschlag ist wohl okay tatsächlich, aber Postzustellungsurkunden beantragen, das war auch mein nächster Gedanke. Ja, dann, also, schreibe ich mal Freundinnen mal einen netten Brief per Postzustellungsurkunde. Das dürfen nur Behörden, habe ich dabei rausgefunden. Aber wenn das einfach 8 Euro pro Brief, ja fuck it, für den Gag, dass die Leute einen Herzinfarkt bekommen, super. Also weil, aber wir haben noch. Also ich habe letztens. Wir haben einen Zweckverband gegründet, Ja, aber allein die, also das ist, die, dieser Herzinfarkt-Moment, den hatte ich letztens. Ich hab meiner Mutter irgendwas mit dem Führerschein gemacht. Irgendwie verlängert oder umgemeldet, Bullshit. Irgendwas, aber auf jeden Fall kam das Ding nochmal neu und es ging an meine Adresse. Und zwar per Postzustellungsurkunde. Meine Fresse, hatte ich für eine halbe Minute, als ich nicht dran gedacht hatte, so richtig einen Herzinfarkt. Bei uns im Postkasten war neulich die Ladung zu einer Prüfung mit PZU. Da denkt man auch erst, ach du Scheiße, jetzt ist der Lappen weg. Das war's. Mit fucking PZ, oh Gott. Ja, kann ich mir aber erinnern, war bei mir auch so früher. Da kam auch die Ergebnisse der Klausuren mit einschreiben, glaube ich. Nach dem ersten Examen. Jaja, wild. Ja, apropos, also wir sind ja gerade hier noch bei Durchlingen. Ich bin ja gerade noch bei meiner Lieblingsseite beim Büromarkt Böttchner. Und da gibt's die Firma Siegel, die ja so Hefte und so Formulare und produziert, da gibt's ja schon geilen Scheiß. Also ich hätte gerne zum Beispiel einen Urlaubsantrag-Block mit Durchschlag. Und dann beantrage ich bei Leuten einfach Urlaub. Verkaufen die das? Ja, 5,59 €. Moment, kann man das bei denen auch noch branden lassen? Nee, leider nicht. Aber man kann ja stempeln. Man kann ja stempeln lassen. Es gibt aber zum Beispiel auch Kurzmitteilung mit Durchschlag. Finde ich auch sehr gut. Und ganz viel anderen Scheiß natürlich, irgendwelche Hefte. Aber ich hätte gerne, weiß ich nicht, so ein Notizbuch mit doppeltem Durchschlag, wo ich einfach immer meine Notizen auch doppelt ablegen kann, direkt. Weißt du, was wir mal zusammenstellen sollten? So obskure Materialien, die wir irgendwie so gesammelt haben. Und das sollten wir dann irgendwie alles mal kopieren und dann in so kleine Ringbuchordner irgendwie reinpacken. Und dann in unserem Shop, den wir noch aufbauen werden, als Annikas Handakte verkaufen. Ja, sehr gut. Ja, aber es ist, hier ist echt geil. Und dann noch, weißt du, mit so Zetteln, mit Platz für eigene Notizen. Die verkauft schon geilen Scheiß. Also klar, hier Reisekostenabrechnung wöchentlich, Rechnungsbuch, klar. Aber auch zum Beispiel so Druckpapier mit so Wolken im Hintergrund. Die 90er haben angerufen. Und hier Marmorumschläge. Geil. Mit Marmordruck noch. Oh. Ja, aber es gibt doch auch hier ganz viel, sehe ich gerade, zum Beispiel Durchschreibepapier. Das kann man doch einfach so da drunter. Also du kannst ja selber einen Umschlag machen. Ja, aber willst du es ja in diesem schönen Heft haben mit diesem grünen Umschlag. Zum Abreißen, ne? Ja. Das ist eigentlich das Wichtige. Richtig, dieses Gefühl. Es abreißen können. Genau. Aber ich glaube, sowas als Notizbuch haben sie nicht. Das ist ein, müssen sie nochmal machen. Bin jetzt aber auch mal auf der Webseite und also die ist wunderschön aufgebaut. Ja, natürlich. Die Webseite büromarkt-ag.de, könnt ihr mal, sieht einfach wirklich hervorragend aus. Ganz toll. Was aber fehlt, ist so diese, guck mal, die verkaufen auch, sehe ich gerade. Ach was, Baustellenradio, geil. Ja, die haben alles. Wenn du was geil haben möchtest, haben sie es. Baustellenradio ist der absolute Wichtigste Shit, ey. Bei Deutschlands Nummer 1 für B2B-Kunden ist immer Fressalien für die Einkaufsabteilung, damit die glücklich bleibt. Okay, pass auf. Süßigkeiten, Toffifee, Celeray, Colorado, Einkaufsabteilung nimmt alles. Hauptsache. Ach, die verkaufen auch Gartensachen. Ja. Geil. Du brauchst mal alles Arbeitsschutz und Erste Hilfe. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ja Überschuhe. Das ist das Allerbeste. Das ist auch geil. Kennst du das, diese Überzieher, die man so reintut? Ja. So, die zieht man über die Schuhe. Eigentlich muss man eine Packung davon kaufen. Ja. Und wenn man zu Freunden geht, um da zu Besuch zu sein, dann nicht mehr seine Schuhe ausziehen, sondern nur noch die Überschuhe anziehen. Ich habe gefunden, was ich suche. Siegel. Endlos Papier A4 mit zweifachem Durchschlag. Und dann hole ich mir so einen scheiß Nadeldrucker und dann wird gerattert. Geil. Ich komme gerade nicht von der Idee mit den Überschuhen weg, die finde ich hervorragend. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, was hier fehlt, ist. Es fehlt nichts. 100 Pro gibt es das. Nein, doch, was hier fehlt auf der Webseite. Hast du? Das finde ich, kannst du dir mal verkaufen. Du bist ja Webentwickler, Selbstständiger. Ja. Da kannst du den ja mal find anbieten, auch für wenig Geld. Wieso? Ich finde, Webentwickler schon ist ein harter Diss. Wie würdest du dich denn nennen? Webentwickler. Aber wenn ich das sage, ist das okay. Okay. Verstehe. So einer ist das. Also, was ist nicht? Und zwar gibt es das. Trennstreifen. Trennstreifen. Und zwar in diesen schönen Altpapierfarben. Also ist ja, sicher. Geil. Oh, schön. Oh, der Artikel. Oh, weißt du, was der Artikel des Tages in der Wikipedia ist? Kleiner Themensprung, Entschuldigung. Ja, Gastornis. Was? Gastornis. Du hörst nicht 93. Nee, tut mir leid. So, was es nämlich auf der Wikipedia-Seite gibt, wollte ich sagen, das kannst du denen verkaufen, dieses Feature, weil das fehlt ja nämlich der Seite hier, büromarkt.de. Ah, random Artikel anzeigen. Absolut. Ja. Absolut, genau das. Zufälliger Artikel. Du kannst sogar, die Beschriftung des Links ist sogar gleich. Zufälliger Artikel. Ja, das finde ich gut. Kannst du das nicht als Feature auf die Anycast-Webseite einbauen? Geht das nicht? Ja, zufällige Episode, ja, kann ich machen. Nee, ich meine, zufälliger so, Artikel der Böttcher AG. Ja, oh ja, ich schau mal, was da geht. Und die haben auch einen Privatkundenshop. Haben die auch ein Affiliate-Programm? Das weiß ich nicht. Das wäre sehr lustig. Nee, haben sie nicht. Haben wir nirgendwo verlinkt. Wenn man auf Privatkundenshop klickt, dann öffnet sich so ein fettes Pop-up. Sie wechseln nun in unseren Onlineshop für Privatkunden, unterstrichen Ausrufezeichen. Alle Preise werden dann inklusive Mehrwertsteuer angezeigt. Ja. Okay. So. Hier, also um nochmal den Prämien zu bekommen. Also quasi ab 20 Euro Warenwert gibt es einen Heftmarker, so Post-its. Mhm. Ab 20 Euro gibt es auch Mentos. Ab 30 wird es dann spannender, gibt es Tutti Frutti. Tuppi Frutti, sorry. Ja. Wie viel denn? Eine Packung. 100 Gramm. Okay. Ja. Ab 35 Euro gibt es Skittles. 40 Euro nimmt zwei. Ab 40 Euro gibt es Katjes Joghurtgums. 50 Euro, jetzt wird spannend, Goldbeeren. Eine Packung. Oder Moment mal, ein aber Messner. Die große Packung oder die kleine? Die kleine, 200 Gramm. 200 Gramm ist aber mehr als 100 Gramm. Achso, ja. Tuppi Frutti. Ja. Aber ist auch 50 Euro Warenwert. Ja, stimmt. Da, oder für 50 Euro, kostenlose Beilage, Messmer Pfefferminztee. Ja, dann lieber die Gummibärchen. Oh, da sieht man die Hierarchie wieder plötzlich. Ab 60 Euro gibt es Softcake von Grison. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Also, ist eher ein 50 Euro Artikel. Es gibt eine Kategorie Klappmesser. So. Dann rate mal, ab wie viel Euro gibt es Knoppers, Nussriegel oder Hanuta, beides dieselbe Kategorie. Was denn? Knoppersriegel oder Knoppers? Knoppers, Nussriegel und Hanuta. So, das ist beides in derselben Preisliga. Wie viel denn jeweils? Ab wie viel? Rat mal, was können die Werte sein? Ja, aber wie viel denn? Wenn es ein Knoppers ist. Ja, also es sind 10 Hanuta oder 5 Nussriegel, Knoppers, Nussriegel. 10 Hanuta. Ja. Was ist das? Die kosten jetzt bei Lidl, sag ich mal, oder irgendwie so bei Kaufland. Was kosten denn 10 Hanuta? Vielleicht so 2,50, 3 Euro oder so? Ja, könnte sein. Der feine Herr hat von der Inflation noch nichts mitbekommen. Wieso? Ist jetzt teurer? Ja, wahrscheinlich kostet jetzt mittlerweile 15 Euro oder so. Weil das Gas so teuer ist. Ja. Ähm, Gas to Hanuta, das ist die neue FDP. Ist ja auch heute, die neue Hanuta-Warnstufe ist ja ausgerufen worden. Ach, heute, was sage ich denn? Entschuldigung. Vor einigen Tagen. In der Kantine vom Bundeswirtschaftsministerium gab es einen Topf. Alarmstufe Gas. Hanuta-Warnstufe 2. Ja, der ist ganz okay. 80 Euro? 100? Nein, Quatsch. Klar. Doch. Nee, so. Aber dann will ich lieber 2x50, also nehme ich lieber zweimal Goldbeeren, Entschuldigung, aber. Weißt du, es auch gibt ab 130 Euro diese dänischen Butterkekse in dieser Metalldose. Ich dachte, die wären verboten mittlerweile. Ich glaube, die sind. Ich habe die seit 20 Jahren nicht mehr im Supermarkt gesehen. Wirklich nicht? Ich hole die ab und zu mal. Wirklich? Aber ich mag aber auch Kekse. Magst du keine Kekse? Doch, ich liebe Kekse. Weißt du, was meine Lieblingskekse gerade sind? Diese komischen Veganen mit den Vegans mit Schokokekse. Ja, die sind schon geil, die haben auch noch so einen. Die du immer mitbringst, ja genau. Die haben so einen Karamellgeschmack, diese Kekse. Ja. Da gibt es einen Lidl-Knoten. Also Lidl kauft die in derselben Fabrik an, kostet einfach nur die Hälfte. Pro-Tipp. Lidl, okay. Vegane Kekse mit Schokoüberzug, geil. Nee, viel besser ist, Rossmann hat jetzt so Haferkekse mit so dunkler Schokolade überzogen, die aber sehr milchig schmeckt, aber trotzdem vegan ist. Ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen. Wahrscheinlich Voodoo oder so. Und das ist immer überaus verkauft. Die gibt's doch auch bei Lidl. Nee, das ist was anderes. Ich habe das schon längst verglichen, weil bei Rossmann absolute Mangelware. Ich war in 3 Rossmanns wegen diesen Scheißkeksen, die ich gefunden habe, wieder. Okay. Hab verglichen, dachte mir so, vielleicht gibt es ein Substitutionsprodukt. Nein, kommt nicht dran. Okay. So. Gut. Weißt du, was es für 100? Ja, okay. Bitte? Ach, die Butterkekse, ja. Weißt du, was es für 130 Euro gibt? Das ist ein gutes deutsches Produkt, was in keiner deutschen Büroküche fehlen darf. Moment. In einer deutschen Büroküche darf es nicht fehlen. Ich hätte jetzt, wenn du deutsches Produkt gesagt hast, hätte ich irgendwie so gedacht an irgendwas von Stork Riesen, aber wenn du sagst, es darf in keiner Küche fehlen, dann muss es ja irgendwas sein, womit man irgendwas zubereiten kann oder so. Und eine Büroküche, die braucht wahrscheinlich irgendeinen billigen Plastikwasserkocher. Nee, es ist tatsächlich Dalmayr Pro Domo, der gute Kaffee. Ah, ja. Aber nur 250 Gramm, weil wo kommen wir hin? Wir sind ja alle nicht reich. Ja, nee, das stimmt. Das kann ich nachvollziehen. Jakobs Krönung, ganze Bohnen gibt es erst ab 250 Euro. Also, wenn du für 1200 Euro kaufst, gibt es so eine Nestle Topseller Box, verschiedene Sorten von Zeug, von KitKat und Lion. Topseller Box. Für 1200 Euro. Oh, Pausenraum und Büroküche. Geiler Scheiß. Schokoriegel. Ja, also Boma Möchner, ich bin da Kunde, ist ein geiler Laden, ist einfach, die haben jeden Scheiß, funktioniert immer super. Und man kann da auch Milch bestellen oder so, oder Kuchen. Wer bestellt denn Kuchen mit, oh Gott, der gute alte kleine Zitronenkuchen von Dr. Oetker im Sonderpreis für 1,11. Plus Umsatzsteuer natürlich. Saftiger Rührkuchen mit Zitronengeschmack. Ugh. Oh, das ist mein Tod. Ich sehe gerade hier, was die alles so an Süßigkeiten haben in diesen geilen, boah, hier so ein ganzer 4 Kilogramm Mini-Beutel Haribo. Weißt du, welche Kategorie du noch nicht gefunden hast? Die Kategorie Fleischsnack. Oh Gott. Drinnen gibt es Beefy. Ich habe ein bisschen Angst. Auch so. Stopp. Gibt's Beefy Ranger? Nein. Ja, gut, dann sorry. Aber es gibt Beefy Roll Turkey. Ich bin aber auch in der Restpostkategorie. Also, die wollen das gerade loswerden. Beefy Currywurst und Beefy Roll XXL. Also, es geht nichts über den Beefy Ranger. In der 40er Thekendisplay. Ja, 40er Thekendisplay mit je 70 Gramm zum Anbieten und Teilen mit Freunden. Das ist so ein bisschen wie, kennst du diese Zigarettenwerbung aus den 80ern? Nein. Wo die Leute irgendwie wo die Leute auf der Party sind und alles ist zugequalmt drin Aber alle finden die, die Zigaretten, die vom Gastgeber angeboten werden, nicht so lecker. Und dann das Problem hatte ich schon immer. Und dann macht jemand irgendwie so, dann macht eine Frau in der Küche irgendwie so eine Schublade auf und die ist komplett voll mit Stangen West-Zigaretten oder so. Und dann werden die verteilt. Ach Gott, es liegen die falschen Zigaretten aus oder irgendwie so. Und dann sagt irgendwie auch noch so ein Typ zu ihr, also Brigitte, deine Zigaretten. Irgendwie so, das ist richtig geil. Und so stelle ich mir das auch vor. Da macht jemand in der Küche die Schublade auf. Und ist dann alles voll mit Beefy. Im dicken Display. Was ich aber hier gerade sehe, was die natürlich auch verkaufen, Snacks, so Knickknacks, ne? In der großen Tüte. Die große Tüte Knickknacks sind jetzt aber nur noch 800 Gramm seit einigen Jahren. Das ist mir schon mal aufgefallen letztens. Das war früher immer ein Kilo. Oh. 12 Stück Cakes. Kennst du noch Yes Cakes? Oh, die gibt's wieder. Ja, die gibt es seit ein paar Jahren schon wieder tatsächlich. Ja, aber nicht durchgehend, sondern nee. Als Saisonprodukt. Ja, ja. Das sollen sie bitte mal vegan machen, die Schweine. Der gute, die guten Rührkuchen in einer Einzelverpackung, also einzelne Scheiben foliert. 40 Stück. Aber mit Creme reingespritzt? Es gibt hier Kuchenmeister Pucks Dessertkuchen, 18 Stück, einzelverpackte Dessertkuchen aus luftig leckerem Rührteig mit 20% zarter Cremefüllung. Okay, Dennis, wir gehen jetzt mal gemeinsam ganz kurz zu Arbeitsschutz und Erste Hilfe. Okay. Arbeitsschutz ist ja, wir sind ja Arbeitsschutz-Podcast. Ja. Schon immer gewesen. Ja. Schon immer gewesen. Unfallgenossenschaftsliebling, ja. Ja. Und hier gibt's tolle Sachen. Und ich möchte jetzt mal überlegen, was brauchen wir denn noch für unser Büro? Brauchen wir eine Erste-Hilfe-Kassen? Ja, glaube ich, rechtlich verpflichtet sind wir dazu, wenn wir ein Büro haben. Dann und hätte ich hier gibt's auch gerne so ein Hinweisschild. Ja, sehr wichtig. Wir brauchen aber auch so einen Spender mit Ohrenstöpseln. Oh geil, es gibt Warnaufsteller. Achtung, Rutschgefahr. Das ist auch so Dinge, die man einfach verliert. Zufällig, irgendwo. Nee, die kann man einfach ein paar von kaufen und dann einfach irgendwo stehen lassen. Einfach in U-Bahn-Stationen. Meine ich ja. Ja. Geil. So. Oh, es gibt auch Verbotsschilder. Warte mal. Oh ja, sehr gut. Hier Hinweisschild, Verbotsschild, Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Bodenmarkierung, Zutritt verboten, Gehörschutz benutzen, Fußgängerweg, Handschutz benutzen, Hände waschen, ist auch gut. Och, Hände desinfizieren, sehr schön. Och. Ja, es ist schon gut, aber Warnaufsteller und Bodenmarkierung. Ja, ich mache eine ganze Wohnung voller Bodenmarkierungen. Mit so Pfeilen. Bodenmarkierung, Warnung vor Flurförderzeuge. Achtung, jetzt kommt der Gabelstapler. Es gibt, was du nicht gesehen hast, ist der Warnaufsteller aber im Banana-Design. Das ist so eine Banane. Ja, das habe ich gesehen. Also, das ist einfach ein Gag. Also, super. Achtung, Rutschgefahr in der Form einer Banane. Also. Augenspülung. Das ist eigentlich auch geil. So random in Hausfluren irgendwie einfach durch Klingeln sich Zugang verschaffen, bis jemand aufmacht und dann da so neben die Briefkästen so eine Augendusche aufhängen. Wie früher im Chemieunterricht. Auch sehr schön das Schild Saugstelle. Toll. Ganz toll. Wie sind wir darauf gekommen? Ach genau, durch die Durchschläge. Durchschläge. Jedenfalls muss ich dem Fundbüro noch schreiben, Dennis. Ach. So, was haben wir denn so erlebt? Ich war auch in letzter Woche tatsächlich in so einem krassen Kaufrausch, weil ich tatsächlich mich ausrüste. Ich fahre ja demnächst ja weg nach Dänemark, mache eine kleine Rundreise. Bei der Gelegenheit, weil ich jetzt gerade rede, dann übernehme ich das mal an der Stelle. Hört mal bitte die letzte Folge Bahnhelden. Das war da aber Tschechien. Genau, lohnt sich total, weil nach Tschechien fahre ich auch demnächst. Aber hört euch das an, Tschechien ist geil. Der Gunther ist einfach ein super Mensch, hat sehr viel erzählt, war ein super angenehmes Gespräch, lohnt sich total, bitte hören. Das war jetzt der ernsthafte Teil. Jetzt habe ich wie auf einer Late-Night-Sendung. Moment. Moment, das war der ernsthafte Teil? Ja. Das verstehe ich nicht. Weil ich jetzt wieder anfange, Quatsch zu erzählen. Ja, das ist alles hier ernsthaft, wenn du mich fragst. Und habe auch viel Zeug eingekauft und habe tatsächlich auch mich Erste-Hilfe-Zeug eingekauft. Habe das alles so jetzt so, habe tatsächlich, bin jetzt ausgerüstet tatsächlich. Ich habe ja auch so Quatsch gekauft wie so eine Zeckenzange. Aber geht man dafür nicht zum Arzt? Ja, aber wenn du irgendwo unterwegs bist und du hast, und sie hat sich noch nicht vollgesaugt, ist so eine Zeckenzange ganz sinnvoll. Ja. Nimm die mal mit, wenn wir hier da ins Dings fahren, um unser Buch zu schreiben. Ja, das habe ich. Wissen ja viele das ist gar nicht. Tatsächlich, die Tasche ist auch dafür gepackt, tatsächlich. Ich habe jetzt ein sehr gut. Travel Bag 45 Liter. Ja, wahrscheinlich so zum Umhängen, so über die Schulter. Nee, und dann hängt das. Ist ein Rucksack? Der hängt aber nur über eine Schulter, ne? Und dann ist das so wie so eine, entweder wie so eine hier, ja, Gürteltasche, sieht die aus. Oder am besten noch von Prada oder so eine Herrenhandtasche. Genau, ich trage einen 45-Liter-Rucksack, der irgendwie gefüllt ist mit irgendwie 15 Kilo, sag ich, über eine Schulter. Sorry. Allein der Gedanke schon sorgt dafür, dass ich Rückenschmerzen bekomme. Na gut, okay. So. Nee, ist also, tatsächlich ist so ein Travelbag, der auch tatsächlich so ausgelegt ist, dass er sehr quadratisch ist, dass er gerade so in die Handgepäckmaße reinpasst tatsächlich auch. Sehr praktisch. So. Ja, finde ich gut. Hat auch nur 300 Euro gekostet. Ja, also ja, das ist ein bisschen teuer, aber ich bin ja Deuter Gigantnutzer. Ja, aber ich habe Anstand, ich werde nicht Deuter tragen wie der Rest dieser Kartoffeln in diesem Land. Ja, ich weiß. So, das ist der zweite, den ich jetzt habe. Ich habe extra noch irgendwann, als der alte kaputt ging vor ein paar Jahren, mir extra nochmal die alte Serie gekauft, weil ich die ein bisschen besser fand als die neue. Die war ein bisschen hässlich. Es wird aber Zeit, dass ich jetzt bald einen neuen Rucksack brauche. Und ich weiß, ich habe ein bisschen Angst vor dem Moment, wenn ich mich entscheide, jetzt brauche ich einen neuen Rucksack. Weil das ist halt so ein krasses Fass ohne Boden. Ja. Falls es interessiert, ich habe einen von Peak Design, auch mein Everyday Carry Bag ist von Peak Design. Du hast ein Everyday Carry Bag von Peak Design? Ja. Peak Design. Hast du auch dir auch dazu den passenden, wer ist es noch, Weekender gekauft? Nein. Tippe aus. Peak Design. Nee, Peak Design ist ein Hersteller von so Kamerataschen, Rucksäcken und so. Das heißt, die produzieren ultra praktische Rucksäcke und ich habe gesagt, diesen Everyday heißt der von denen, Peak Design. Und du hast ihn ja gesehen. Ich schleppe den ja wirklich überall mit rum und das ist der, den ich quasi von allen Seiten aufmachen kann. Und das ist ein ultra praktisches Feature. Und da passen nur 20 Liter rein? Genau. Nein. Da passen nur 20 Liter rein. Ja, das ist nicht so groß. Also der ist nicht zum Einkaufen, das ist wirklich das, der ist vollgeladen mit so meinem Zeug, also so ein Laptop, Kabeln, Audio-Equipment, ich habe dann Erste-Hilfe-Set mit drin. 270 Euro. Ja. Aber das Ding hält und hält und hält, das ist schon geil, also die Verarbeitung ist gut und deswegen habe ich auch von denen den Travel-Bag gekauft mir, der wie gesagt 300 Euro kostet und ein ähnliches Prinzip hat, also du kannst ihn von allen Seiten öffnen, hat 1000 Taschen drin, ist ultra klug ausgedacht, hat überall noch so Verstecke und so Zeug, also super. Ist natürlich absoluter Overkill, also im Zweifel hätte es auch ein normaler Rucksack von, weiß ich nicht, von, hier, wie heißt denn der, das Aldi für Campingausrüstung? Deuter. Nein. Decathlon meinst du? Decathlon, ja genau. Aber wie ist denn, warum ist Deuter jetzt Hitler? Das verstehe ich nicht. Das Deutsche tragen. Ja. Also ja, ist gibt's Hitler. Auch, gibt's auch Rucksäcke von Balenciaga? Ist das eine Luxusmarke? Ja, also das denken, glaube ich, viele. Aber in Wirklichkeit verkaufen die Scheiße nur zu unerhörten Preisen. Ich kenne mich ja nicht aus. Also ist klar, also mein großer Traum ist immer noch der Fischerhut von Prada. Ich glaube, der ist ja sogar noch halbwegs bezahlbar. Ja, waren nur 700 Euro. Hast du gesehen, dass die, dass Adidas und Gucci jetzt eine Kollaboration gemacht haben? Ja. Himmel, Herrgott. Ja, North Face und Gucci auch. Es ist so ein komischer, irgendwelche Neureichen, die einerseits halt mit Luxusmarken werben wollen, aber gleichzeitig praktische Kleidung haben wollen. Das ist die Zielgruppe davon. Ja, weiß ich nicht. Nee, jedenfalls habe ich jetzt einen Rucksack und der ist mit allem ausgestattet, Erste-Hilfe-Set-Zeug gekauft, habe eine Reiseapotheke. Ich glaube, ich fühle mich damit sicher, weil das Ziel ist, dass ich fahre jetzt nach Dänemark für 9 Tage, fahre viel mit dem Zug rum und das ist so der erste Probelauf. Im August kommt nochmal eine Woche Tschechien hinzu, weil ich tatsächlich gerne nächstes Jahr 2 Monate Interrail Europa machen möchte, wie so ein 21-Jähriger und mir quasi alle Sexualkrankheiten der Welt holen möchte. Und das ist der Probelauf dafür. Wenn das damit funktioniert und ich mich damit wohlfühle, dann mache ich die 2 Monate. Und mache ich Workation. Wo machst du? Also halt machst du hier Interrail erste Klasse passt natürlich, weil ich alt bin und bequem. Ja, ist klar. Aber dann Interrail, also wie machst du denn? Das ist dann, machst du dann auch so Riesengebirge wandern oder was hast du in Tschechien vor? Oder machst du einfach nur die heilige Dreifaltigkeit des deutschen Biertrinkertums Prag, Pilsen und Brünn? Natürlich fahre ich nicht nach Brünn, sondern nach Budweis. Ja, okay. Nee, aber Bier schon richtig nah. Tschechien hat eine ausgeprägte Bahnhofskneipenkultur. Ja, klar. Nein, naja. Am Ende tatsächlich ein bisschen rumlaufen tatsächlich. Also sich Städte angucken. Gerade Brünn ist architektonisch sehr interessant. Und dass ich ein bisschen Strecke mache und einfach an Orte komme, wo man normalerweise nicht so einfach nicht so hinfahren würde, weil es vielleicht ein Tick zu klein sind, die Orte. Und das hat dann Vorteil von so einer Rundreise, auch gerade auch Dänemark jetzt. Da fahre ich an Orte, da würde ich halt normalerweise nie hinfahren, weil die einfach so klein und unbedeutend sind und auch nicht so richtig interessant, aber weil es quasi alles eine Rundreise ist, erlaubt es das zum Beispiel. Ich fahre auch zum Beispiel, ich werde mir in Dänemark einen halben Tag Legoland gönnen. Einen halben Tag? Warum halber Tag? Naja, das, was ich so gesehen habe, was da an Attraktionen ist, ist so, dass der Spaßfaktor für Erwachsene überschaubar. Und ich rechne, dass ich nach einem halben Tag da durch bin. Die haben da keine Fahrgeschäfte oder so richtig. Also halt klar, für Kinder und so, aber da ist da keine Achterbahn oder so. Da kannst du dir halt das Legoland gucken. Mehr nicht. Ja, aber du kannst auch in Kinderfahrgeschäften, wenn da Erwachsene reinpassen. Ich bin drei Kinder groß, das weißt du, also breit. Ich war auch schon im Pepperwoods Riesenrad. Oh. Ja. Hast du Boris Johnson gesehen, der über Peppa Pig Land gesprochen hat? Gott, hat er wieder von was ablenken wollen? Have you ever been to Peppa Pig Land? Da wollte ich wieder Femmer von uns ablenken. Das ist eine Strategie von Boris Johnson, dass er dann ein Wort einbaut, was gerade in den Medien ist mit seinem Namen und dann redet er irgendwelchen Unsinn, damit das überlagert wird in Google. Das ist so eine dumme Strategie und die funktioniert jedes fucking Mal. Weil der Typ dann anfängt, über Bullshit zu reden und alle denken sich so, worüber redet der Mann wieder? Ja, in dem Dings hat er nur gesagt, dass Peppa Pig Land total super war. Und dass man eigentlich möchte, dass jede Stadt so aussehen würde, weil das war alles sicher und die Straßen waren sauber und so ein Bullshit hat er erzählt. Das war wieder das typische, sag jetzt mal was Albernes und dann reden alle darüber, wie albern ich bin und den Rest vergessen sie. Genauso wie dieses schöne, wann habe ich das letzte Mal gekocht Video, das ich dir geschickt habe letztens. Ja. Dänemark wird interessant, Reisegepäck gekauft, viel Zeug. Ich habe mir tatsächlich, mal schauen, ich habe mir auch einen Gimbal gekauft, also so ein Stabilisator fürs Handy und mit so Mikrofonhalterung. Vielleicht werde ich so Vlogger, Videoblogger. Gimbal? Ja, ein Gimbal. So eine motorisierte kardanische Aufhängung. Richtig, das ist quasi ein Selfie-Stick mit Bildstabilisation. Aha. Ja. Was kostet sowas denn? 99 Euro. Ja. keine Ahnung. Hast du auch was gekauft, um, sag ich mal, Wälder zu bewirtschaften? Zu bewirtschaften? Wälder? Ja, ja. Nee. Okay. Warum? Nö, hätte ja sein können. Weiß ich nicht. Ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Nee. So rein Interesse halber. Gar kein Hintergrund. Den Gag werde ich wieder am Ende der Sendung rausfinden. Erinnere mich. Ist immer so. Okay. Und irgendwann. Versuche ich. Irgendwann macht's plopp. Ah. Nee, glaube ich, den findest du gar nicht raus. Okay. Ich glaube, den finde ich nicht mal raus. Abschluss der Reise wird auf jeden Fall eine Fährenfahrt sein von Malmö nach Travemünde. Aber Malmö ist doch nicht gar nicht mehr in Dänemark. Ja, aber von Kopenhagen kannst du einfach mit dem Zug rüberfahren. Das ist direkt auf der anderen Seite. Ja. Ist denn auch, bringst du von da ein paar Torten mit? Was bring ich mit? Torten, so Tiefkühltorten. Ach so, Torten. Ich habe was verstanden, wo ich dachte, das könnte jetzt cancelbar sein. Nee, nein. Also so, keine Ahnung, sowas wie, was? Kennst du, was? Okay. Nein, ich dachte jetzt so an Tiefkühltorten, so Hotdog-Sahne oder so von Kopenhagen und Wiese. Ja, das ist meine Dänemark-Reise. Das war es eigentlich schon, ich habe nicht viel zu berichten. Ich werde sicher davon erzählen, wenn ich dann mal durch Dänemark durchgefahren bin. So, das werdet ihr irgendwann in diesem Kanal hören. Weil Zeit spielt hier keine Rolle mehr, das ist alles ein... Was? Warum spielt Zeit keine... Das stimmt doch überhaupt nicht. Das, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Oh Gott. Du wolltest eine kurze Folge machen. Wir sind noch nicht bei der kurzen Folge. Wir machen auch eine kurze Folge. Wir sind da gleich schon fertig. Du hast jetzt erzählt. Dann müssen wir noch darum bitten. Also ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr das wollt. Auf ndk.st/unterstützen. Da findet ihr so einen Girocode zum Geld überweisen. Aber ihr könnt es auch auf Ko-fi unterstützen, da Geld reinwerfen. Da könnt ihr dann über PayPal das alles verknuppern, wenn das irgendwie einfacher für euch ist und so. Das wäre ganz gut, denn wir fahren tatsächlich, fahren Dennis und ich in den Urlaub. Ja, wir machen Vacation, wir machen ein Company Retreat. Ja, genau. Und werden uns ein paar Sachen angucken, uns ein bisschen inspirieren lassen von Mutter Natur. Wir gehen sogar ins Ausland. Richtig, wir fahren nach Chemnitz. Nee, das ist ja noch Deutschland. Noch Deutschland. Dennis wird sehr wahrscheinlich manchmal Vegan Cheat Days einlegen müssen. Ja, also das ist da, wo wir hinfahren, ist jeden Tag polnische Hochzeit, so ein bisschen. Ja, das wird so sein. Vegan haben wir ja nicht. Ah. Und wir werden uns versuchen, was zu überlegen, was wir unterwegs machen können. Vielleicht werden wir so eine Art kleines Tagebuch führen oder so. Wir haben auch ein paar Überlegungen, die wir zwischendurch mal anstellen wollen. Wenn ihr uns, und da können wir tatsächlich ein bisschen Geld gebrauchen, denn ich muss es mal so sagen, wie es ist, Dennis. Sprit ist echt teuer geworden. Sprit ist, hast du mal an die Zapfsäule geguckt, Tankrabatt gibt's jetzt ja zwar, aber ist ja auch nicht so angekommen. Und dann auch, muss ich sagen, ich habe ja noch Glück, ich fahre ja Benziner. Ja. Für mich ist es ja gar nicht so teuer geworden. Aber was der arme deutsche Dieselfahrer erleiden muss an der Zapfsäule. Teurer als Benzin, trotz Tankrabatt, Dennis. Ja. Es tut mir im Herzen weh. Es tut mir im Herzen weh. Und ich kann mich jetzt richtig, ich kann das fühlen. Ich kann das, wenn ich hier um die Ecke von mir ist ein Aral, da fahre ich dann öfter mal vorbei. Und wenn ich da auf die Preise gucke, ich kann das wirklich fühlen. Thoughts and prayers. Wie die Diesel-SUV-Fahrer weinend die goldene Kreditkarte aus dem Portemonnaie nehmen und damit dann bezahlen von ihrem Geschäftskonto. Das kann ich, wie ich, das tut mir im Herzen weh. Ich kann das wirklich nicht, ich weiß es nicht. Alle eine Tankkarte, du ahnungsloser Geringverdiener. Dennis. Ich hatte schon mal, habe ich das eigentlich mal erzählt? Muss ich, glaube ich, nach der Sendung erzählen. Ich hatte auch mal eine Tankkarte. Okay, also quasi, aber jemand anders hat dafür bezahlt. Genau. Und zwar musste ich nur ein Passwort sagen. Oh. Geil, ne? Richtig geil. Ja, okay. So. Aber ich habe, also tatsächlich, Fun Fact zum Thema Autofahren, sollte ich jemals in meinem Leben den Führerschein noch machen, habe ich echt Sorge, dass ich auch zu so einem mutiere, der jeden Tag erstmal die Tankpreise abcheckt. Ja, klar. Dafür hat man eine App. Clever tanken. Sollte dieser Tag passieren. Da gibt's bitte den Clever nicht. Deal. Oh, da Gott. Gibt's aber den Clever Deal. Doch. Ach, das ist für eine Scheiße. Autofahren ist eine Sekte. Guck mal, ich gucke jetzt mal hier. Super E5. Wo ist denn gerade am günstigsten? Ist jetzt hier Prenzlauer Promenade 72,73. Mit dieser Pansche. Was willst du denn tanken? Ja, ohne diese E-Scheiße. Das gibt's nicht, Dennis. Ich E5 weiß. Ist das mit am wenigsten E. Ja, ich weiß. Ich tanke schon immer das mit möglichst wenig Biosprit. Ich erinnere mich, als E10 eingeführt wurde. Mann, das waren, glaube ich, da gab es Diskussionen in der Bundesrepublik Deutschland, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die waren kaum härter. Ja, ja. Vor allem ist es die größte Scheiße, weil die meisten Autos vertragen das ja. Das ist ja nicht so, also das ja, sind ja nur so alte Dinger, gehen kaputt. Egal. Aber hier, Star hat den günstigsten Preis derzeit, vor einer Stunde geändert, 1,849. Aber es gibt derzeit, es gibt einen Clever Deal. Bei Hemm in der Prenzlauer Promenade 68. Tiefpreis, ich klicke mal kurz Hemm Tiefpreis anzeigen und zack, 1,849. Kann ich jetzt hier mit dem Gutschein und gehe dahin, hat jetzt 28 Minuten noch Gültigkeit und dann kann ich da für 1,849 tanken, denn das ist ein Clever Deal. Sag's ja nur, es gibt auch andere, ne? Aber das ist so eine, benutze ich tatsächlich. Ich lease mir einfach so ein E-Tron, so ein Audi E-Tron oder so. Firmenleasing. Du Scheiße, viel zu teuer. Das ist okay, absetzbar. Ja, haben wir nicht sowieso mal gesagt, dass du den dir so ein E-Tron oder so ein fettes, eine fette E-Karre leasen sollst und dann kann ich die mit benutzen, weil du mich dann auf 450 Euro Basis anstellst, ja. So dass ich dann wieder teilweise das als geldwerten Vorteil. Du brauchst doch einen Dienstwagen. Ja, ich brauche vor allem nämlich Pferd zur Zeit noch. Jetzt sag ich ja, 450 Euro Basis. Obwohl, du musst einen Mindestlohn zahlen. Eigentlich musst du mich als hier Independent Contractor anstellen. Ja, aber dann hast du ja wieder, musst du ja ein Gewerbe anmelden. Wieso aber, kann ich, du kannst doch, wir haben doch hier ein gemeinsames, du kannst es ja einfach aber finde ich sehr gut, Dings, sehr gut, dass ich dann nicht für dich verantwortlich bin. Das finde ich sehr gut, machen wir gerne so. Ja, aber du kannst es doch sozusagen die dich fahren lassen von einer Personengesellschaft, die auch dir gehört teilweise. Ah. Und dann als Subunternehmer, als einfach, weiß nicht, dann gehen wir jetzt nach Polen, aus Polen wird es dann nach Rumänien gegeben und aus Rumänien einfach dann für 98 Cent die Stunde kommt jemand, weiß nicht, aus Kasachstan. Allein, dass du das aussprichst, Dennis, dafür gibt es doch ein Verb. Das heißt versuppen. Versuppen, ja. Das haben wir versuppt. Ja. Das haben wir versuppt an jemanden. Kennst du den Suppi, der das für uns macht? Nee, keine Ahnung. Kennst du den Slang überhaupt nicht, Dennis? Nee. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit deinem Führerschein? Wie steht's denn da jetzt, Dennis? Also, du warst mal da. Na, ich habe als erstes einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und gleichzeitig einen Sehtest, wo ich anmerken möchte, dass der Sehtest sehr großzügig war. Ich bin nicht davon überzeugt. Ob das so richtig war. Mir ist wieder hier, wie heißt es noch? Aber die Urkunde habe ich nicht ausgefüllt, das möchte ich nur mal sagen. Ja, okay. Und Erste-Hilfe-Kurs gemacht, war sehr gut. Ich fühle mich wieder deutlich sicherer. Mein letzter ist irgendwie 10 Jahre her gewesen. Also, falls ihr mal tot umfallen sollt, tut das gerne von mir, ich brauche Übung. Mir ist wieder übrigens G37 angeboten worden. Ist das eine Waffe? Dennis, wir sind doch der Arbeitsschutz-Podcast. Ach so! Ja, Du musst doch G37 kennen. Nee, kenne ich nicht, aber es ist Vorsorgeuntersuchung für Bildschirmarbeitsplätze. Ja, die habe ich natürlich auch schon mal gemacht. Ja, na so. Ja. Die Sache, siehste. Ja, muss ich noch ausfüllen und zurückschicken, ja, wenn ich das machen will. Dabei ist rausgekommen, ist ja umsonst, dass meine Augen fragwürdig sind. Sagen wir es mal so. Ja, zum Autofahren reicht's. Aber, also, das, okay, das ist, und dann warst du doch auch schon bei der Fahrschule. Nee, noch nicht. Nein, noch nicht. Wie? Du leitest schon auf die Goldstücke der Geschichte, aber da ist noch ein steiniger, okay, Weg dahin. Also habe ich. Ach, dann bitte. Und ich musste ihn noch zu Fuß gehen, weil ich nicht Auto fahren darf. So. Ja. Nee, ich habe dann erste Hilfeschein gemacht, habe einen Sehtest gemacht, habe ein Passbild und damit musste ich erstmal zum Bürgeramt, um eine Ersterteilung zu beantragen, dass ich quasi Auto fahren darf. Eine Fahrerlaubnis Ersterteilung. Ja, das habe ich auch so. Was? Ja, du brauchst erstmal mit diesem Zettelchen darfst du erst Auto fahren, also auch quasi in der praktischen Prüfung. Ist das neu? Das hat zu meiner Zeit hat sowas nicht gegeben. Kann mich nicht dran erinnern. Scheinbar ist es so, außerhalb von Berlin macht das einfach die Fahrschule für dich. Ja, das kann, wollte gerade sagen, das kann sehr gut sein. So. Aber hier natürlich wieder nicht, weil hier alles kaputt ist. Richtig. Deswegen auch Voraussetzungen auf der Webseite. Hauptwohnsitz in Berlin, Mindestalter. Persönliche Vorsprache ist erforderlich. Dabei, was man halt braucht, ist einfach, muss einen Zettel abgeben, man muss ein Foto abgeben, erste Hilfe, muss angeben, welche Fahrschule, welche Prüfstelle und Sehtest einreichen. Das kannst du auch per Post tun. Ja, und stimmt. Kostet, rate mal, was ist die Gebühr? 23,50 Euro. 49,80 Euro. Alter. Ja. Ach du Scheiße. Aber das ist doch so eine Sache, das kann doch wirklich, da kann man doch die Fahrschule bevollmächtigen und dann schicken die da einmal im Monat irgendwie so ein Bündel hin. Ja, oder nicht? Es gibt tatsächlich ein Online-Verfahren. Dann füllen die irgendwie so ein, sogar Berlin, das, ja genau. Wo ja, die super. Fahrschulen aber probeweise nur mitmachen dürfen. Das ist quasi so ein. Oh Gott. Ja. Aber das geht doch auch völlig analog. Da kann man doch die Namen auf dem Manifest schreiben und dann kriegen die, haben diese Namen eben da so eine Nummer zugewiesen und dann packt man hinten dran die Unterlagen, die notwendigen, in so Umschläge, die dazu gehören. Das ist so easy. Ja. Weißt du, was das Beste ist? Du gehst da zu dem Bürgeramt, der füllt diesen Antrag aus, kopiert das, der bearbeitet den gar nicht, sondern es geht erstmal, wird an die Fahrerlaubnisbehörde übermittelt und die braucht dann nochmal 3-4 Wochen. Was? Ja. Okay. Ich habe nur eine Antragsbestätigung bekommen. Ich habe 50 Euro dahin gelassen. Natürlich nur Bargeld, und das stand nirgendwo, weil die diese Zahlungsterminals haben, die gerade kaputt gegangen sind. Ja, oh Gott. Oh und Gott. Dann hatte ich per Zufall, ich trage ja in meiner Handyhülle so einen Notfall 50-Euro-Schein. Wenn ich irgendwo mal strande, weil mit 50 Euro kommt man oft vielleicht zur nächsten Bushaltestelle, zum nächsten Bahnhof mit dem Taxi. Man kann halt Leuten 50 Euro in die Hand drücken und sagen so, ey, bring mich irgendwo hin. So, ja. Das ist der Zweck meiner 50 Euro. Musste ich die Handyhülle aufmachen und 50 Euro rausholen, weil Kartenzahlung plötzlich nicht ging. So. Genau, die Bearbeitung dauert ein paar Wochen, aber du siehst, ich hätte natürlich einfach ein Papier ausfüllen können, wo die Angaben draufstehen, und zwar mein Name, welche Fahrschule, welche Prüfstelle und welche Klasse und ob ich manuelle Automatik haben möchte. Eine Seite, der Antrag. Daran. Du lernst aber nicht Automatik, oder? Nein, natürlich manuell. Gut, okay, ja, sehr gut. Ja, aber ich wurde aber auch gefragt, welche Klasse ich haben möchte, und da war ich schon überfordert. Er hat mir dann geholfen, dass ich B haben möchte. So. Falsch. Du hättest sagen müssen, Klasse 3. Ja, und bitte eine Zeitreisemaschine. Dann hätte der sich bestimmt gefreut. Ja. Nee, wenn da jemand ankommt und heute noch einen Klasse 3 Führerschein machen will. Für Klassen D1, DE und D1E brauchst du ein Führungszeugnis. Was ist denn D? Warte mal. D, also C ist eher LKW, B ist Dings, D ist. Was ist denn. S ist dieses Mini-Auto. Was ist denn D? Bus wahrscheinlich, ne? Ja, ist ein Busführerschein. Ja. Genau, und aber das, du siehst, du bist zu einem Bürgeramt gegangen, der hat für dich den Antrag ausgefüllt, hat es für dich kopiert. Er wollte ja nicht mal die Originale, sondern er hat die Originale kopiert und hat es einfach digital dann an die Fahrerlaubnisbehörde geschickt. Und die bearbeitet das und kriegt irgendwann Post. Aber ich meine, du kannst ja vorher schon den Theorieteil machen. Ja, genau, den kann ich. Ich brauche diesen Zettel erst für die praktische Fahrprüfung, wollte ich sagen. So, also. Genau, dann bin ich jetzt zur Fahrschule gegangen und habe Ausbildungsvertrag, den habe ich das jetzt noch nicht unterschrieben, aber ich weiß nicht, ob die Leute so eine Vorstellung haben, was so der gemeine Fahrlehrer. Das ist schon Peak-Boomerismus tatsächlich. Also auch von der Geisteshaltung und von der Art. Solche Menschen werden gar nicht mehr produziert. So. Du kommst da also rein, Corona-Maßnahmen null natürlich, weil wo kommen wir denn da hin? Grundsätzlich immer. Und der Fairness halber ist auch schon, ist jetzt auch nicht mehr verpflichtend. Ne? Also ist, ja. Auf jeden Fall nur Boomer-Witze reißen. Als es dann die Preise ging, grundsätzlich sagen nicht 350 Euro, so viel kostet Theorie und alles zusammen, also alle Theoriestudien kosten 350 Euro. Nee, es heißt 350 Schmerzen muss man bezahlen in der Fahrschule. Und wichtigste, weil er fing, leitete den Satz ein, ja, überall wollen sie gerade Bargeld abschaffen, deswegen ist bei uns nur Bargeld. Das heißt, du musst zu jeder Fahrstunde 90 Euro dabei haben, sonst fahren wir nicht mit. Was ist das denn? Es ist einfach wunderschön, wie du einfach, du gehst, durch, gehst in ein Büro rein und es sind einfach 20 Jahre zurückgedreht. Er trug auch ein Boomer-T-Shirt, ich hab's wieder vergessen. Er hatte ein, zwei fragwürdige Sätze gesagt noch, die ich nicht mehr wiedergeben möchte. Die habe ich dir schon gesagt, als wir nicht aufgenommen haben, deswegen möchte ich sie nicht wiederholen. Aber es ist ein Ultra, und ich habe richtig Bock, einfach darüber dann später, weiß nicht, ein Buch zu schreiben oder so, oder einfach Tweets zu schreiben. Weil das ist einfach, also es ist einfach Peak deutscher Boomerismus. Und danach habe ich wahrscheinlich dann irgendwann so einen Führerschein und werde genauso zu einem Boomer. Ich glaube, es ist ein Boomer-Bootcamp am Ende. Ja, weiß ich gar nicht, ob das so sein muss. Aber ich meine, Fahrlehrer kennt ja eigentlich jeder, der mal einen Führerschein gemacht hat. Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch gerade für dich nur neu. Mich wundert das gar nicht. Ach so. Mich wundert das überhaupt nicht. Ja. Das ist also. Das könnt ihr uns ja mal in die Kommis schreiben. Wie war das bei euch so war, als ihr einen Führerschein gemacht habt, wenn ihr überhaupt einen gemacht habt. Muss man ja auch gar nicht unbedingt. Ja, ist auch aber fragwürdig, warum ich den jetzt mache eigentlich. Aber jetzt als. Ja, ist nie verkehrt. Dann kann man, also dann darf man halt so ein Auto fahren und kann man dann auch mal machen, wenn man irgendwie muss oder will oder so. Genau. Dürfen heißt aber nicht wollen. Was man hat, das hat man. Ich möchte nochmal anmerken, ich wohne in Berlin. Das heißt, wenn ich diesen Führerschein habe, werde ich mir definitiv kein Auto kaufen, weil das kann man ja hier nirgendwo parken, wegen den scheiß Grünen. Ja, das stimmt ja nicht. Ich habe einen festen Stellplatz für mein Automobil. Ja, weil du wohnst in Brandenburg, da ist ja Platz. Bitte? Also ich wohne hier, bei mir fahren noch U-Bahn. Du wohnst in Pankow, aber nicht im schönen Teil, ich weiß. Ich wohne nicht mal an der Endstation. So, und das heißt, ich werde null Fahrerlaubnis, Fahrpraxis bekommen. Und die einzige Fahrpraxis, die ich haben könnte, wäre, was man Autos darf ich auch keine mieten, weil es gibt ja Mindestdingsi. Es gibt tatsächlich Miles, die tatsächlich an Erstanfänger tatsächlich verleihen, aber nur die kleinen Karren gegen Zuschlag. Ach stimmt, da hat man ja immer diese Mietwagenproblematik. Ja, ja. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. So. Das heißt, du musst eigentlich bei der Verwandtschaft die nett fragen, ob du deren Auto mal fahren darfst, um einfach Fahrpraxis zu bekommen, zusätzliche. Ja, aber das Dumme ist, es hilft dir halt auch bei der Versicherung nicht, ne? Also Versicherung zählt ja nur, wenn du einen Hauptvertrag irgendwo hast. Ja. Also eigentlich muss ich mir ein Auto kaufen. Dir fast ja. Und zwar so ein richtig gammeliges runtergerocktes. Ja, so ein, das noch irgendwie ein Dreivierteljahr TÜV hat oder so. Ja, das kann man auch noch, aber das Problem ist, Gebrauchtwagen sind gerade echt richtig teuer. Ja. Also richtig teuer. Ich habe letztens gesehen, dass ich das Auto, das ich jetzt habe, haben wir gekauft vor 3 Jahren für, ich meine, 14.000 Euro oder so. So. Da gibt es jetzt derzeit den Verkäufer-Einkaufspreis, wenn man so will. Ja. Kann man so schön ermitteln lassen hier auf DAT. Genau, DAT Autokartei. Genau. Und da gibt es noch 10.500 Euro für oder so. Das ist gut. Ja, obwohl ich das Ding jetzt seit 3 Jahre in Benutzung haben und damit ja auch dann über 30.000 Kilometer gefahren sind. Das ist echt richtig krass im Moment. Also das ist ja ein Verkäufer. Also das heißt, wenn für privat kriegst du das Ding bestimmt für 12.000 Euro los oder so. Im Moment ist halt echt richtig krank teuer. Und ich kann mich erinnern, als wir vor 4 Jahren, vorher hatten wir noch eine Zeit lang einen Golf, Als wir den gekauft hatten, haben wir auch nach anderen Gebrauchtwagen geschaut. Und da gab es nichts. Da gab es einfach nichts. Da gab es das Einzige, was es irgendwie so gab am unteren Preissegment, weil ich eigentlich auch nur so eine komplette runtergerockte Gammelkarre haben wollte, war so ein Polo, ein uralter, aber der hätte da auch schon 4.000 Euro gekostet. Das war echt alles super teuer. Was es halt irgendwie nicht mehr so richtig gibt, ist, als ich halt Führerschein gemacht habe, hatten halt super viele Leute, also so 2005 war das, 2005, 2006, so viele Leute noch so einen extrem runtergerockten Golf 2. Das ist ja jeder Idiot quasi gefahren. Ja. Und die Dinger wurden halt irgendwie Ende der 80er, ist es glaube ich, kam der Golf 2 raus und wurde gebaut bis, Mitte der 80er, Entschuldigung, wurde bis 92 gebaut. Gucken wir doch mal. Ich also bin jetzt gerade auf mobile.de, erzähl weiter. Ja. Und die gab es echt für ein Apfel und Ei. Also es gab, ich kenne genug Leute, die haben so in dem Zeitraum, sich halt, da war das Auto halt vermutlich so um die 20 Jahre alt. Ja. Und haben halt für 1.000 Euro sich so ein Golf 2 ja. gekauft oder weniger. Oder halt, ich hatte einen Golf 3 übrigens auch mal ganz früher. Der hatte auch 1.200 Euro gekostet. Das kannst du knicken. Ich habe meine Kindheit in einem Golf 3 verbracht. Ja, das kannst du im Moment total knicken. Was ist denn so hier gerade? So, Marke beliebig, Modell beliebig, Zahlungsart, kaufen, Preis bis 500 Euro in Berlin. 27 Angebote. Ja. So, ein Ford Ka, Checkheft. Und du kannst davon ausgehen, dass die. Und du kannst aber davon ausgehen, dass die kaputt sind. 390 Euro. Ein unfallfreier Polo für 490 Euro. Ja, ja. Ein Daihatsu Siren, nur für Gewerbe und Export, 500 Euro. Der ist richtig Schrott. Das ist, den möchte man, also auf einem, den möchte man, wie heißt das so schön, in den globalen Süden bekommen, dieses Auto. Dennis, aber du musst dich jetzt schon entscheiden. Du musst jetzt eine Marke wählen. Wir suchen jetzt mal ein Auto für dich. Oh, so ein Renault Twingo mit Servo und Faltdach. Nee. TÜV also bis Mai 2022. Also, möchtest du einen himbeerfarbenen Renault Clio? natürlich kommt himbeerfarbener Renault Twingo, okay. Natürlich. Nee, pass auf. Was willst du? Du musst dich jetzt entscheiden für ein Auto. Was für eine Automarke willst du? Legst du fest, was für ein Autofahrer du wirst. Leider kommt bei mir das Niedersächsische raus und ich bin in Volkswagen so aufgewachsen und es sind schöne Autos, Teile super, gute Teile, Situation. Sehr gut, ja, genau. Volkswagen. So, Berlin, was willst du ausgeben, bis wie viel Euro? Sag mal 5.000, so. 5.000 Euro, ja, damit kann man schon ein bisschen was anfangen. So, Kilometer, sagen wir mal, bis 150.000. Also ja, genau, so. Schauen wir mal. 352 ja. Angebote. Das sieht doch gut aus. Ja, genau. Ein Passat. Ja. Damit sehr ich auch schön. Wirklich nicht einparken kann hier nirgendwo. Erstzulassung Juni 99. Sehr schön. Automatik. Was Komfort denn hier? Golf. Sieht mir ein paar geile Sachen. Ein Polo. Aber hier so ein Golf 5, so. Hier, ich glaube, das ist, glaube ich, echt ein Auto, ohne Scheiß. Hier, Volkswagen Fox ja. Basis. Ist bekannt, wurde in der Familie gefahren, ist eine scheiß kleine Karre. Aber du kommst damit einfach überall hin, so. Und das ist so ein Auto, würde ich nehmen sofort. Genau, hier gibt es hier in Weiß. Ja. Für 2.700 Euro. Ja. Sehe ich. Finde ich gut. Auch 118.000 Kilometern, ach noch alles okay? Genau. 54 PS, mehr braucht keiner. Richtig. Sag's dir. Ja. Ja. Also ein Fox. Geil. Und Dreitürer, das heißt, wenn du hinten Leute mitnimmst, müssen die erstmal, dann muss der Sitz ja. nach vorne geklappt ja. werden. Ist immer sehr demütigend für alle Beteiligten. Ja. Das ist eigentlich nur noch wirklich kleine Türen, aber mit Kindersicherung drin. Ja. Und jetzt Dennis, und jetzt überleg mal Folgendes. Jetzt hast du da so ein VW Fox. Ja. Und da vorne ist ein Radio drin. Ja. Natürlich mit Kassettenspieler noch. So, und jetzt denkst du dir aber, da muss man doch was nachrüsten. Da muss doch CarPlay rein. Und dann, Dennis, und dann findest du dich ruckizucki in irgendwelchen Facebook-Gruppen wieder. Oh Gott, haben wir darüber schon mal im Podcast geredet? Über dein Problem mit CarPlay? Nee, das habe ich nochmal erklärt im Auto irgendwann. Das ist wirklich fürchterlich. Also theoretisch kann ich im Touran das nachrüsten, aber nur, ich könnte das bei VW irgendwie einbauen lassen für 8 Milliarden Euro. Oder aber ich müsste mir so ein Ding bestellen, aber das geht nicht bei VW, sondern das kann man dann nur über die Zulieferer von VW und das muss man dann in die EU kommen lassen. Man hat aber keine Garantie, dass es ankommt, weil VW nicht möchte, dass es in Europa verkauft wird. Und wenn man das bekommt, dann muss man das noch irgendwie, da muss man darauf achten, wann das Auto ist, weil dann bestimmte Teile an- oder abgeklemmt werden müssen. Und dann muss man da noch eine neue Firmware drauf flashen und das geht aber irgendwie auch nur in bestimmten Modi. Und wenn man das geschafft hat, alles, dann kann man tatsächlich immer ein CarPlay nutzen, aber auch nur, wenn man ein Kabel ransteckt. Weil wenn man nämlich das über Bluetooth verbinden will, funktioniert das nicht. Und immer, wenn man den Rückwärtsgang einlegt, sagt er, ich habe die Rückfahrkamera nicht gefunden. Oh Gott. Und es gibt so einen Typ in der Nähe von Osnabrück, der baut einem das ein. Der macht einem das alles komplett bis zum Einbau. 390 Euro. Das hört sich, dass man irgendwann, wenn man so, weiß nicht, nach 5 Wochen, man ist durchs tiefste Netz gesagt, sagt so, ja, fuck it, ich fahre nach Osnabrück. Genau das macht man dann auch. Weil es gibt so richtig so, in dieser Facebook-Gruppe werden so Spreadsheets geteilt, welches Autoradio von welchem Hersteller, wenn man das halt irgendwie so halb illegal nach Europa importiert, was kann, ja, und für welche Automodelle das kompatibel ist und so. Es ist wirklich, das ist echt... Das ist ein Kaninchenbau, der ist irre lang. Da habe ich echt 2 Nächte mit zugebracht, mich da einzulesen und habe dann von der Idee wieder Abstand genommen. Weil ich dachte, nee, das mache ich dann und muss trotzdem mein Handy immer noch mit dem Kabel anschließen. Wie dumm ist das denn? Das habe ich gedacht. Wobei ich dann auch wieder gedacht habe, ich habe mein Handy im Auto sowieso meistens am Kabel dran, damit es geladen wird. Aber... egal. Wenn du nochmal runterscrollst, da kommt ein Fox 1.2 für 1.550 Euro, der vorne so Plastik, also rumherum noch was Plastikblenden hat, dass das runter, also quasi tiefer gelegt aussieht. Oh Gott. Vorne hat er noch so ein Plastikteil auf den Lampen, dass es nochmal so sportlicher alles aussieht. Auch passende Felgen, also schön dunkle Felgen. Hinten die Lampen auch nochmal ausgetauscht, damit die so ein bisschen dunkler, massiver sind. Und das ist ein 60 PS Monster, damit beeindruckst du jeden auf dem Dorf. So eine Karre möchte ich. So einfach so ein Dorf-GTI. Warte mal. In Rot Metallic. Weil. Okay, stopp. Ich habe das Auto für dich, Dennis, dass du. Also du musst nochmal jetzt neu aufsuchen gehen. Ja. Also nochmal auf die Startseite gehen. Ich weiß nicht, wie teuer das wird, aber das ist ein Auto. Ich sage dir. Ich würde, wenn ich dürfte, hätte ich es schon gekauft. Darf aber nicht. Darf nicht, aber es ist eine Schande. Sag dir, mach mal auf Volkswagen, sagt dir der Scirocco etwas? Ja, ich erinnere mich. So, dann gibt es mal neu aufgelegt und früher war das so komplette Assi-Karre in den 80ern, ja. VW Scirocco. Und jetzt, Achtung, wir suchen nicht nach dem Scirocco, sondern nach dem Nachfolgemodell. Das dann auch in den 90ern auf dem Markt war, mit C geschrieben, VW Corrado. Das habe ich doch danach nie gehört. Du jetzt mal. 107 Angebote. Von 88 bis 95 gebaut. Es ist eine absolute Schönheit. Oh, fuck, ja. Ja. Boah, sind ne? Preise fies. Das ist ein Oldtimer mittlerweile, oder? Gibt es als Oldtimer, klar. Die Preise sind happig. Die Preise aber es ist ein wunderschönes Auto. Und hier, es gibt hier zum Beispiel einen für 17.000 Euro, wie du siehst. Das ist, da kannst du drauf achten, VR6 steht da drauf. VR6 ist so eine bestimmte Motorengruppe von VW. Ja. Mit sehr viel Bums, sag ich mal. Ja. Das hat jetzt hier, der hat dann 190 PS sozusagen. Und das Geile ist, der hat halt diesen fetten VR6-Motor drin. Und hat dazu auch noch eine ein H-Kennzeichen. Das macht die natürlich dann nochmal teurer, ne? Weil die halt, da musst du ja nachweisen, dass irgendwie die meisten Teile irgendwie im Originalzustand sind, ja. Und so. Es ist ein tolles Auto. Oh Gott, ich habe gerade einen gefunden in lila Metallic. Dunkellila Metallic. Wow, das ist ein. Oh. Okay, ja, okay. Du hast mich hooked. Ne? Ja. Der ist echt geil. Ja. Ich bin ja großer Golf 1-Fan. Das heißt, eigentlich hätte ich gerne einen Golf 1 in Elektro. So, das wäre mein Traumauto. Ja, gut, aber ja, Golf 1, aber da musst du ja schon 30.000 Euro ausgeben, ja. Bis du einen in einem anständigen Zustand hast, damit du den. Und da musst du mit dem Umbau loslegen. Ja. Und wer rüstet denn das Ding auf Elektro um? Das macht doch auch keiner. Das doch. Muss auch zugelassen werden. Doch, das gibt es tatsächlich. Ich habe noch schon nachgeguckt. Es gibt tatsächlich Werkstätten, die das machen. Mit Zulassung und so Gedöns. Kostet dann auch nochmal irgendwie ein paar, glaube ich, fünfstellig nochmal dazu. Also beim Corrado musst du halt aber auch schon wenn du anstiegen willst, mit einem fünfstelligen Preis rechnen. Ja. Aber es ist halt geil. Ja, es ist ein schönes Auto. Ach. Hier, gibt es zum Beispiel hier in Rot. Ja, Rot, wunderbar. Aber das 90er Jahre VW Rot, wunderschön. Die Farbe ist wahrscheinlich mittlerweile illegal, weil das eigentlich so toxisch war. Mit Haargutachten. Geil. Ja, ja, schon. Oder halt in weiß. Einfach in mattweiß. Ja, ich sehe schon, das wird jetzt, der Anycast wird zum Autopodcast, final. Sehr gut, endlich das. Ich bin ja nicht ADAC-Mitglied. Einmal recht, an dieser Stelle mal sagen. Auto und Moral, herzlich willkommen. Ich bin nicht ADAC-Mitglied, möchte ich an der Stelle betonen. Ja, aber es gibt auch diesen anderen Verein, der immer auf SPD-Parteitagen versucht, sich zu werben. Da bin ich auch nicht Mitglied. Ich habe einen, ich bin knauserig. Ich habe nur einen Schutzbrief bei meiner Kfz-Versicherung dazu. Da ist dann auch Mobilitätsgarantie, ist aber deutlich billiger als noch zu bezahlen für. Dafür habe ich dann andere Annehmlichkeiten nicht, aber egal. Ja. Wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Die kurze Episode ist lang geworden. Ja, eine kurze, genau, da haben wir auch noch ein bisschen, das ist natürlich doof jetzt, ne? Jetzt können wir unsere Reiseplanung gar nicht mehr im Podcast machen. Tut mir leid. Scheiße. Müsst ihr erfahren, wenn die Reise gelaufen ist. Ja. Wir hören uns. Ja. Warte mal. Ja, okay, genau, mach das mal. Ist gut. Ihr könnt uns folgen auf Twitter @anycast. Ihr könnt uns folgen auf Facebook. Und auf Instagram anycast.podcast. Ihr könnt uns wie immer mit freiwilligen Geldleistungen ohne Leistungsaustausch unterstützen auf anycast.st/unterstützen. Wir danken euch. Dieser Bums ist eigentlich nicht teuer, aber Geld ist trotzdem geil. Und das war's. Bleiben Sie dran. Ich pfeife auf Sie. Thank you.